Deutschlandfunk. Hintergrund. Can everyone in the back hear me? Just give me a thumbs up. We're good. Thank you very, very much. Wenn die NATO zum großen Stelldichein der Cyber-Experten ruft, dann kommt selbst der NSA-Chef schnell über den Atlantik nach Europa. We're all really lucky to be here to spend some time talking about an important subject, I think, for all of us. Ende Mai stand Admiral Mike Rogers auf einer Bühne der estnischen Hauptstadt Tallinn. Rogers ist Kommandeur des United States Cyber Command, Washingtons oberster Cyberkrieger. Und zugleich Direktor der National Security Agency NSA, die berühmt-berüchtigt ist, seit vor 2 Jahren ein schmächtiger Computerexperte namens Edward Snowden im fernen Hongkong landete, mit vielen Gigabyte an Geheimmaterial im Gepäck. Your Excellencies, ladies and gentlemen, good morning, SciComm. Tallinn ist Sitz des kooperativen NATO-Exzellenzzentrums für Cyberverteidigung, ein Think Tank, gegründet 2008. Betrieben von derzeit 14 der 28 NATO-Nationen, auch von Deutschland. Man wolle ein Internet, sagt Admiral Rogers, that is both reliable, safe, das verlässlich ist, sicher, offen, robust und viele Funktionen erfüllt. Seit Snowdens Enthüllungen über das gigantische Überwachungsprogramm der 5 Augen, also der USA und ihrer 4 angelsächsischen Partner Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland, ist der Ton jenseits des Atlantiks einschmeichelnder geworden. Rogers in blendend weißer Uniform mit reich geschmückter Ordensbrust spricht viel über Partnerschaft. Als Mann der Marine seien für ihn die Meere der Welt der Maßstab, offen, frei und von keinem einzelnen Land beherrscht. So wolle man es auch mit dem Internet halten, in alle Zukunft. Zumal das Netz eine Maschine des Wachstums und des globalen Wandels sei. Ich hoffe, es kommt nicht dazu, dass das Internet in seine Komponenten zerlegt und balkanisiert wird. Dass die Fähigkeit, Informationen frei, nahtlos und beinahe unverzüglich zu bewegen, eingeschränkt oder kontrolliert wird. Ich glaube, das wäre in niemandes langfristigem Interesse. Was er nicht sagt, dass die US-Armee ihre Cyberstrategie immer offensiver definiert, ihre Feinde immer deutlicher benennt. Russland, Iran, China und Nordkorea. Doch selbst auf einer NATO-Tagung kommt ein NSA-Chef damit heutzutage nicht ungeschoren davon. Die erste Frage aus dem Publikum kommt von einem Landsmann. Warum tun die USA, wenn es um konkrete Debatten und Vorschläge geht, genau das Gegenteil von dem, was Sie heute gesagt haben? Rogers widerspricht lachend. Nein, sagt er, wir sehen das Netz als eine Art globales Gemeingut. Ich bin ja nicht dumm, sagt Rogers dann, es gehe auch um Überwachung. Die Computerexperten im Saal befragen ihn zum Thema Verschlüsselung. Ein heikles Thema für einen Geheimdienstler, der doch danach trachtet, alles mithören und mitlesen zu können. Sie werden nicht von mir hören, sagt er charmant, dass Verschlüsselung schlecht ist. What is it that we're really doing? We're going to break an unbreakable Nazi code and win the war. Oh. Mit Verschlüsselung fing in gewisser Weise alles an. Damals, als es noch keine Computer und kein Internet gab. Im Zweiten Weltkrieg, als das Nazi-Regime seine Befehle mit der Chiffriermaschine Enigma abhörsicher machte. Rein mechanisch noch, aber zunächst sehr effizient. Enigma is difficult, it's impossible. Good. Let me try and we'll know for sure, won't we? Bis der britische Mathematiker Alan Turing für die Government Code in Cipher School eine große Maschine baute, die es schaffte, den Code zu knacken. Ein Vorläufer des Computers. Unvorstellbar damals, dass nur ein Dreivierteljahrhundert später Abermillionen Computer und andere smarte Geräte durch ein elektronisches Netz global verbunden sein würden. Das Wachstum ist rasant. 2016, schätzen Experten, wird mehr als ein Zettabyte Daten durchs Internet fließen, eine Trilliarde Bytes. 2020 könnten weltweit etwa 50 Milliarden Geräte am Netz sein. Schon heute, sagt Alexander Klimburg, Regierungsberater und Forscher in Harvard und am The Hague Center for Strategic Studies, kommunizieren die Geräte rege miteinander. Tatsache ist, die Maschinen haben schon übernommen und die Daten sind leicht zu lesen. Für Geheimdienste ist das immens attraktiv. Wir begeben uns also in ein Umfeld, in dem es beinahe unmöglich wird, nicht zu überwachen. Do you have an iPhone? You have? We have many. Okay. Auf der Dachterrasse des Konferenzzentrums rauchen die Computerexperten und führen einander die neueste Schadsoftware vor. Einer fragt Klimburg, ob er ihm eine Nachricht auf sein Handy schicken könne, die garantiert das Betriebssystem seines Telefons ruinieren würde. Und das seiner Freunde wohl auch. Klimburg ist interessiert. Er hat extra ein Zweitgerät zu Testzwecken dabei. Sie werden nicht viele finden, die über Cyberkrieg reden. Krieg ist etwas Ernstes, da sterben Menschen. Aber auch hier greifen Menschen Menschen an, Regierungen andere Regierungen und Maschinen andere Maschinen, ganz automatisch. Es gibt viel Aggression im Cyberspace. Und das Problem ist, dass manche dieser Aggressionen ein Ausmaß annehmen, wo Leute nachzudenken beginnen über kinetische, also physische Antworten. Das sollte uns alle beunruhigen. Es ist ein Terrain voller Grauzonen, die sich überlappen. Kriminalität, Wirtschaftsspionage und militärische Operationen im Netz sind zuweilen kaum zu unterscheiden. Überall tummeln sich Verbrecher, Agenten und Computeraktivisten, sogenannte Hacktivisten. Man brauche, sagt das deutsche BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, heute nur einen simplen PC und einen Internetanschluss, um weltweit Verbrechen begehen, Daten ausschnüffeln oder Sabotageakte durchführen zu können. Entsprechende Angriffswerkzeuge und Methoden sind einfach und kostengünstig verfügbar, heißt es im aktuellen Lagebericht des BSI. Es existiert ein funktionierender globaler Markt, auf dem Angriffswerkzeuge, Schwachstellen, Schadsoftware oder sogar Webseitentraffic eingekauft oder als Dienstleistung beauftragt werden können. Auch die illegal erlangten Daten wie Nutzeraccounts und Kreditkarteninformationen werden dort gehandelt. Cyber ist nur ein weiteres Werkzeug der Staatskunst. Ein Werkzeug im Arsenal der Geheimdienstler und Militärs, um Ziele zu erreichen, die sie ansonsten etwa durch Bestechung, Spionage, Erpressung oder Mord erreichen würden. Alles, was im realen Leben geschieht, kann auch im Cyberspace passieren. Sogar mehr. Verantwortung werden dabei gern verwischt. Manche Angriffe sind derart komplex, dass wir annehmen, das sind Regierungen. Aber wir wissen es kaum jemals ganz genau. Das ist eines der Kernprobleme, die Verwirrung, die in diesem eigentlich so präzisen elektronischen System entsteht, weil es so komplex und voller Hintertüren ist. Das zweite Problem, schiere Masse. Computerviren etwa kann man heute automatisch zu Tausenden und für ganz spezielle Zwecke und Systeme herstellen. Eine perfekte Abwehr ist quasi unmöglich. Schon heute, sagt Klimburg, rüste man sich für die Angriffe von morgen. Das bedeutet, um zu so einem Angriff überhaupt in der Lage zu sein, musst du schon dort sein. Jederzeit. Das ist eine schlechte strategische Situation. Wenn ich der Verteidiger bin und dich in meinem System herumlaufen sehe, weiß ich ja nicht, ob du mich jetzt, morgen, nächstes Jahr oder niemals angreifen wirst. Du hältst mir eine Waffe an den Kopf. Ich weiß nur nicht, ob sie geladen ist. Meiner Meinung nach ist dies derzeit der gefährlichste Aspekt. Die Gefahr einer ungewollten Eskalation eines versehentlichen Cyberkrieges ist sehr, sehr hoch. Übersetzt heißt das: Viele Cybermilitärs haben sich längst Zutritt zu den Systemen möglicher Gegner verschafft und lauern dort auf den Ernstfall, der auch durch ein dummes Missverständnis eintreten könnte. Nach dem Hackerangriff auf den Bundestag. Kaum ein Zwischenfall zeigt die Probleme deutlicher als die mysteriöse Hackerattacke, die seit Mai den Deutschen Bundestag in Atem hält. Per Trojaner drangen die Angreifer, bis heute ist ihre Identität unbekannt, tief in das riesige Computersystem des Parlaments ein, kaperten sogar dessen Steuerung, den sogenannten Verzeichnisdienst. Bis zuletzt konnten unter den Augen der Sicherheitsexperten Daten gestohlen werden. Das ganze Netz muss vermutlich für Millionen neu aufgebaut werden. Auch die Konzerne hätten mit solchen Attacken ein Riesenproblem, berichtet in Tallinn Angela McKay, Direktorin für Cybersicherheitspolitik beim Softwaregiganten Microsoft. Es gibt heute ein Bewusstsein für Cyberrisiken, wie ich es in meinen 15 Jahren in diesem Geschäft noch nie gesehen habe. Und das treibt zum Handeln. Auch McKay wiederholt den aktuellen Lieblingsscherz der Branche, dass es auf der Welt nur zwei Arten von Firmen gebe: die, die gehackt wurden, und jene, die noch nicht wissen, dass sie gehackt wurden. Die Unsicherheit ist groß, selbst Profis wirken nervös. Man trifft sie in Hinterzimmern, wo man mitunter Erstaunliches hört, etwa, dass Antivirenprogramme nicht mehr verlässlich sind und selbst Firewalls nur bedingt tauglich. If we talk about Wenn wir von Verwundbarkeit der Sicherheit reden, reden wir heute von internen Netzwerken. In den nächsten Jahren wird sich diese Art Cyberverbrechen auf die Produktionsnetzwerke konzentrieren. Bernd Esser, Head of Cyber Defense bei der Deutschen Telekom, ein Feuerwehrmann, wie er selbst sagt. Produktionsinfrastruktur, das sind bei der Telekom Telefonleitungen und mobile Netzwerke. Bei anderen Infrastrukturunternehmen geht es um Wasser- oder Stromversorgung, um Bahnlinien und Ampelanlagen. Ende 2014 wurde bekannt, dass es Hackern gelungen war, das System eines deutschen Stahlwerks derart zu überlisten, dass ein Hochofen außer Kontrolle geriet und massiver Schaden entstand. Details wurden nicht veröffentlicht. Die Telekom betreibt sogenannte Honigtöpfe, Pseudogeräte, die für einen Eindringling aussehen wie schlecht geschützte Computer oder Mobiltelefone. Hacker greifen hier nicht an, berichtet Esser. Kein Chinese werkelt an unseren Honigtöpfen, kein Russe, kein Iraner. Nur Botnetze, die versuchen, neue Bots zu rekrutieren. Ein Botnetz, das ist ein Verbund von Rechnern, die von kleinen Päckchen Schadsoftware befallen sind und so ferngesteuert aktiv werden können. An den Honigtöpfen der Telekom zählt man die Angriffe. Ende 2014 waren es monatlich 1 Million. Das Wachstum, berichtet Esser, sei exponentiell. In Deutschland ist jetzt nach meiner Schätzung jeder dritte Privatcomputer infiziert. Ende des Jahres könnte es, wenn ich nicht falsch liege, jeder zweite sein. Wenn wir nichts tun, sagt er, haben wir Ende nächsten Jahres auf jedem PC der Welt einen Bot. Und doch ist Gegenwehr nicht einfach. Große Konzerne sprechen selten darüber. Erpressung scheint im Netz allgegenwärtig zu sein. Jede Firma, die im Internet agiert, erlebt diese Erpressungsversuche. Bei uns, der Deutschen Telekom, ist der letzte, glaube ich, 4 Wochen her. Wir haben übrigens bezahlt. Wir hatten keine andere Möglichkeit. Die Zahl der Schadprogrammvarianten, berichtet das BSI, steige täglich um rund 300.000. Rather than having the militarization of cyber, I think it's more a question of the cyberization of the military. Den Militärstrategen gilt der virtuelle Raum bereits als 5. Dimension der Kriegsführung, neben Boden, Luft, Wasser und Weltraum. Ist es einfacher Raub, wenn iranische Hacker US-amerikanische Banken im Cyberspace überfallen? Wenn chinesische Hacker Betriebsgeheimnisse aus Europa abpumpen? Was ist nur kriminell? Was schon Terror? Wie sieht ein militärischer Angriff aus? Kim Setter vom Magazin Wired hat ein Buch über Stuxnet geschrieben, einen Computerwurm, den Geheimdienste der USA und Israels 2009 in iranische Atomanlagen einschleusten. Er soll über 1000 Gaszentrifugen zur Anreicherung von Uran zerstört haben. Stuxnet war eine Präzisionswaffe, sagt Setter. Die Snowden-Enthüllungen gaben uns Informationen über die Cyberkriegsfähigkeiten der USA. Sie machten klar, dass dort ein Interesse besteht, ein Waffenarsenal aufzubauen und eine Liste von Zielen aufzustellen. Snowden habe alles verändert, sagt sie. Seither sei klar, dass die Geheimdienste viel weiter sind und viel forscher agieren, als wir ahnten. Wenn die NSA eine Schwachstelle in einer Software entdeckte, hielt sie diese geheim, um sie auszunutzen. Die Entscheidung, ob die Lücke gravierend genug war, um zwingend geschlossen zu werden, fällte die NSA ganz allein. Da gab es keine Aufsicht. Konzerne wie Google und Facebook hatten anfangs beschwichtigt und behauptet, sie würden Daten nur in Einzelfällen und nach Urteilen weitergeben. Erst als herauskam, dass die britische GCHQ Daten unter Seekabel anzapft, änderte sich die Stimmung. Sie waren empört, Google zum Beispiel. Als plötzlich klar wurde, die Geheimdienste haben den einen wunden Punkt gefunden, wo Google seine Daten nicht verschlüsselt, da wurde es für die Konzerne persönlich. Um unsere Daten schienen sie sich keine großen Sorgen zu machen. Aber als klar wurde, dass ihre Systeme unterlaufen werden, wurde das für sie eine große Sache. 2012 sollen Hacker aus dem Iran zurückgeschlagen haben, gegen die Bank of America und JP Morgan Chase. Das Problem in Cyber ist, dass wir gar keine Sichtbarkeit haben, sagt Oberstleutnant Jens van Laak, Chief of Staff beim NATO-Cyberzentrum in Tallinn. Zu Hause in der realen Welt, sagt er, würde man mitbekommen, wenn seltsame Typen auf der Straße herumlungerten. Man würde von den Nachbarn hören, wenn es Einbrüche gegeben hätte. In Cyber habe ich so ein kleines Gerät, das heißt Router. Ich bin froh, dass mein Internet läuft. Und was dahinter ist, meine Nachbarn im Netzwerk, die kenne ich gar nicht. Ich sehe nicht, ist da Verkehr, der da nicht hingehört? Sind da gefährliche Aktivitäten? Ist da alles normal? Ich habe überhaupt gar kein Feeling dafür, was denn da passiert. Deshalb ist so viel Magic in diesem Cyberbereich. Und wie alle anderen, sagt Van Laak, hätten Kommandeure große Orientierungsprobleme, weil diese Welt nicht sichtbar und fassbar ist. Wo ist die Datenautobahn? Die Datenautobahn, wie mache ich das? Das sind Routing-Tabelleneinträge zwischen vernetzten Computern. Es gibt keine Karten, über die sich der Kommandeur beugen könnte. Keine Truppenteile, die er per Feldstecher oder Satellit orten könnte. In Cyber ist das einfach schwierig. Auch in Tallinn hat man schon Erfahrungen mit Cyberattacken. Als die estnischen Behörden 2007 ein sowjetisches Denkmal aus dem Zentrum der Hauptstadt entfernten, gab es schwere Unruhen. Etwa 3 Wochen lang erlebten wir diese Denial-of-Service-Attacken gegen unsere Medien, fast alle Ministerien, unsere Finanzinstitutionen und am Ende alles, was wie eine estnische Präsenz im Cyberspace aussah. Alles mit einem .ee wurde zum Ziel. EE, die Internetkennung von Estland. Die Vermutung, es war Russland. Doch handfeste Beweise sind Mangelware. Könnten solche Angriffe sogar einen Krieg auslösen? Ganze Städte oder Länder in digitale Dunkelheit stürzen? US-Präsident Barack Obama fand einen interessanten Vergleich. Das ist mehr wie Basketball als wie Football. Es gibt keine klare Grenze zwischen Angriff und Verteidigung. Das geht immer hin und her. Wir haben hier große Fähigkeiten, aber andere Länder haben die auch. Digitale Waffen werden als Notwendigkeit für jeden modernen Staat betrachtet, weil die anderen sie auch haben. Warnt Paul Vixey von der kalifornischen Firma Farsight Security. Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Je mehr wir uns sorgen, desto mehr geben wir aus, desto mehr sorgen sich andere. Und dann sieht das bald aus wie der Kalte Krieg mit all seinen Ablenkungsmanövern und seiner Verschwendung. Als Google öffentlich machte, dass es von China angegriffen wurde, war das ein Startsignal. Plötzlich war es Chefs erlaubt, darüber zu sprechen, dass ihre Firmen angegriffen wurden. Da war zeitweise sogar etwas wie Angeberei im Spiel. Ach, sie wurden nicht attackiert? Dann können sie nicht so wichtig sein. Meint Jeff Moss, Präsident von DEFCON Communications und der vielleicht arrivierteste Hacker der Welt. Er sieht aus wie ein Erstsemester, dabei ist er schon 40. Seine Botschaft: keine Panik. Es ist viel gewarnt worden vor einem Pearl Harbor oder einem 11. September im Cyberspace. Aber ich frage mich, unter welchen Umständen so etwas passieren sollte. Und wer davon profitieren könnte. Ich sehe nicht, wem es nützen würde, das Internet zu zerstören. Das müsste etwas sehr Außerordentliches sein. Man kann keine Propaganda mehr machen, wenn das Netz aus ist, und auch keine Geheimnisse mehr stehlen. Das müsste also ein echtes Weltuntergangsszenario sein. Worin sich fast alle einig scheinen: in dem Befund, dass das Wettrüsten im Cyberspace längst begonnen hat. Wer die Bösen sind, bleibt umstritten. Nur so viel war für den Admiral Rogers bei seiner Europavisite klar: die USA sind es nicht. Wir verletzen nicht das Gesetz. Das haben wir niemals getan. Das werden wir nicht tun. We don't violate the law. We haven't, we won't.